Merzens Bauern. Im Merzen der Bauer den Trecker anspannt, er bemistet die Straßen, nur selten das Land. Er hupt, er schreit, er sät Hass und er hetzt, indessen er vorsätzlich Menschen verletzt. Die Fackel und Gabel nimmt er gern zur Hand, setzt mit Lobby und Diesel das Klima in Brand. Er tötet Getier mit zu viel Glyphosat, er scheißt auf die Bienen und erst recht auf den Staat, er scheißt auf die Bienen und erst recht auf den... Herzlich willkommen hier im Kellerstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 178, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Ihr kennt das, wenn man ein Lied oder Gedicht hört und den inneren Zwang verspürt, es textlich abwandeln zu müssen? Beim eingangs gehörten Gedicht Merzens Bauern handelt es sich um die abgewandelte Form des sogenannten Bauernlieds, einem Volks- und Kinderlieds aus Mähren, seinerzeit erst veröffentlicht im Jahr 1905. Das kennt heute kaum noch eine Sau und ist in der Ursprungsform zudem nicht mehr zeitgemäß. Selbstverständlich ist das mittels Neufassung gezeichnete Bild der heutigen Bauernden nicht auf alle Landwirtenden, sondern ehestens auf rechtsrändische Agrarkulturisten anwendbar. Dies zur Einordnung. Zur Inhaltlichstellung fragt hierzu gegebenenfalls Bio-Treckernde eures geringsten Misstrauens auf eurem Umfeld. Lasst uns nun die heutige Kultureske verlassen und etwas schrittieren gehen. Es ist Sonntag, der 3.3.2024 und das ist es auch schon. Eine Taube auf dem Dache saß, wo sie auch prompt die Katze fraß. Die Katze, die Taube, nicht umgekehrt. Guck mal, wie der da oben balzt auf dem Dach und der da oben auf dem Dach, der balzt genauso. So mit Flügeln und Schlagen und geht jetzt hier richtig ab. Der Frühling kommt. Ja, ja, da machen sie sich Nestchen. Dann sind die Nestchen Vollchen mit Eierchen und dann kommt nochmal der Nachtfrost und dann haben wir alle gefrorene Eier. So sieht's aus. Ah, der Hahn sitzt auf der Badewanne. Da ist eine ausrangierte Badewanne im Garten. Und da sitzt er dann drauf, auf dem Badewannenrand, neben einem Badewannenrandhuhn. Und das Huhn geht ein paar Schritte weiter. Boah, das ist so fett. Das sieht aus, als wäre das mega trächtig. Dabei sind Hühner gar nicht trächtig. Ne? Vielleicht ist das Huhn auch einfach nur fett. Über Hühner darf man das doch sagen. Das ist doch nicht beleidigend, oder? Wenn man sagt, ist das Huhn einfach nur fett. Oder das Huhn ist einfach nur fett. Ja, aber es sieht aus wie mega trächtig. Der Hammer. Was haben sie denn jetzt hier gemacht? Das Ding vergrößert? Ja. Ist der Knaller. Sie haben es vergrößert. Die Steine von der Giftbox. Ist ja kein richtiges Fundament als Untergrund. Also nochmal, weil da Leute saßen. Es gab Verbundsteinpflaster im Dreck als Boden für die ehemalige Giftbox. Und das haben sie jetzt an den Randbereichen verbreitert für die kommende Holzgiftbox oder Woodbox oder wie wir sie auch immer nennen wollen, Hardbox. Giffhard, wir wissen es nicht. Aber es tut sich was in Falkenhof. Ich finde, ihr solltet das wissen. Es tut sich was im Ortsteil Falkenhof. Ist das? Du musst nur den Schal und die Jacke mehrere Jahre nicht waschen. Dann hält der Schal auch auf der Schulter, ohne zu rutschen. Kein Problem. Das ist wie mit der Socke an der Schrankwand. Ja, da reicht aber frisch gewaschen, einfach angezogen. Wie, was ist was? Was? Ist das eine neue Garage? Oder einfach nur neu gestrichen? Ja, vielleicht ist das ein Miniaturkraftwerk. Auf jeden Fall ist da seitlich eine Stromklappe dran. Ja, oder ist das hier ein Pumpwerk? Oder haben die hier jetzt einen Miniaturreaktor aufgebaut? Und was ist das da oben für ein Sensor? Oder haben die hier eine Wärmebohrung gemacht im Boden? Also hier steht ein garagengroßes Teil, schön angestrichen. Vielleicht ein Fertigcontainer, so in der Art, anlieferbar, weil zum Mauern hatten sie wohl nicht eher Zeit mit Strom. Und vorne sieht so aus, als wäre da auch ein Glasfaseranschluss. Oder ist das hier so ein Glasfaserverteiler für die ganze Glasfaser hier? Was weiß denn ich? Man wird wieder nicht informiert. Das ist doch zum Kotzen. Guck mal, wie beschissen hier die Karre ist. Ja. Spring? Genau. War auch wieder so ein Vogel. Ich kann nicht, wenn kein Auto drunter steht. Aber hier, wie jetzt schon alles blüht, ne? Ja. Überall kommen die Knospen raus. Gucken, wo wir bei uns davon so ein bisschen kommen. Eine Runde durch den Park. Überall die Schneeglöckchen hier im Wald. Aber bald ist ja Ostern, dann sind die Krokanten in den Ostereiern drin. Die sogenannten Krokanteier, ne? Also diese Safran-Dinger. Das ist lustig. Also ich dachte immer, Safran, das wäre nur so ein Pulver, ne? Aber das ist ja richtig knusprig, wenn das in den Eiern drin ist, ne? In diesen Krokanteiern da, in diesen... Aber interessant, also entweder das Parfum, was die hat, oder der Weichspüler, den die hat, hat einen ähnlichen Geruch wie die Dosen, die ich mir in die Autos getan habe. Ah, ein Specht. Hä? Siehst du noch welche? Nee, es gab eine Familienreunion. Also, wir sind jetzt an der Kläranlage und... Hier auf diesem rechten Becken, da schwimmt gerade nichts mehr. Das lässt mich ja mutmaßen, dass die Kundgebungen im Ort helfen. Also keine Enten mehr im braunen Becken. So sieht's aus. Vielleicht ist ja der Ort doch noch nicht verloren. An dieser Stelle wurde der belanglose Dialog plötzlich und unvermittelt durch Radfahrende unterbrochen. Doch hört selbst. Ja, nix mit 1,50 Meter Abstand halten, ne? Oder mit dem Fahrrad hier langsam fahren an Fußgängern vorbei. Nein, nein. Also es ist schon traurig, wenn man hier nicht mal mehr in Ruhe durch den Wald gehen kann, ohne dass man fast von einem Fahrrad überfahren wird. Wann hört das Töten endlich auf? Aber das ist schon der Knaller, ne? Du gehst hier auf dem Waldweg spazieren. Und dann kommt dann irgend so ein Radfahrer in, vollkommen egal, macht Ping oder überhaupt noch nicht mal, und erwartet, dass du ihm Platz machst, weil er da ja herfahren will. Weißt du, und das sind genau die Leute, die sich dann radikal drüber aufregen, wenn sowas ein Auto macht. Ja, das heißt, den Schwächeren gegenüber voll den Helden raushängen lassen. Aber sobald dann einer kommt, der ein bisschen stärker ist, so, oh, ich bin das arme Opfer. Weißt du, wie schlimm das ist, wenn Fußgänger von einem Fahrrad angefahren werden? Was das für Verletzungen sind? Ist der absolute Hammer. Aber hier, ne, das ist so... Vollkommen egal, wenn es hier auf der Straße ist, Fußgänger, scheiß drauf. Da kann ich mit dem Fahrrad dran vorbeibrettern, wie ich will. Weißt du, und das macht mich so ärgerlich, dass sie sich jetzt auch in den sozialen Medien immer so sonst wie stilisieren, so Märtyrer und weiß der Geier was. Käme mir gar nicht in den Sinn. Ich meine, ich fahre ja auch Fahrrad. Aber es kotzt mich an, dass sie dann hier echt so rumrandalieren im Wald und Fußgänger drangsalieren. Und dann auch noch meinen, weil sie mit ihrem scheiß Fahrrad kommen, muss jeder denen Platz machen. Ärgert mich. Ohne Ende. Habe ich null Verständnis für. Aber mit sowas brauchst du denen ja dann nicht kommen, weil dann sind sie ja total missverstanden, verdrehen voll total die Tatsachen und unterstellen dir, dass du ja eigentlich ein Autofahrer bist. Und weil du ein Autofahrer bist, hast du den Hals drauf. Nicht, weil du als Fußgänger drangsaliert wirst. Nein, nein, nein, nein. Dann wird es auf die andere Ebene geschoben. Und das ist wieder so ein Verhalten, das sieht man ja auch dauernd in der Politik von bestimmten Parteien. Die benehmen sich ja genauso, verdrehen die Fakten und stellen sich als Märtyrer hin. So ist es. Und da bin ich schon froh, dass ich nicht in der Stadt wohne. Weißt du, wo die alle mit ihren Fahrradmassen daher brettern und glauben, sie können also jetzt kommen so und sagen, ja, wir dürfen mit Rädern nebeneinander fahren. Das ist explizit gewollt, das steht so in der Straßenverkehrsordnung. Ja, Nebensatz, wenn du keinen dadurch behinderst. Und wenn du auf der Landstraße mit zwei Rädern nebeneinander fährst, dass man die 2 Meter nicht einhalten kann, dann ist das eine Behinderung. Nein, natürlich nicht, weil man hat ja Rechte. So, die habe ich als Fußgänger aber auch. Und dann bleibt irgendwann mal einer zufällig in deinem Trekkingstock hängen, weißt du, und dann ist wieder Heulerei. Von Fußgängern gehasst, von Autofahrern gehasst, von der eigenen Mutter gehasst und von der Partei gehasst. Radfahrer, ne, so sind sie. Da habe ich manchmal keinen Bock mehr, mich auf dem Fahrrad zu setzen, weil dann die ganze Welt glaubt, ich bin auch so einer. Meter 50, ne? Ja, Fußgänger sind die Schwächeren. So sieht's aus. Da hat man's wieder. Ein Boulevardblatt hätte texten können: Radfahrmärtyrende drangsaliergefährden Fußgänger. TJs Holde fast von 2 Radrüpeln niedergemäht. Wenn, ja, wenn wir mit derartigen Magazinen reden würden, was selbstverständlich der Anstand verbietet. Egal. Wenige Tage später schrieb ein guter Bekannter in Mammuthausen sinngemäß, der Streik zeige erneut, wenn die Öffis nicht führen, gäb's massive Pkw-Staus. Umgekehrt, je mehr Menschen ÖPNV und Fahrrad nutzten bzw. zu Fuß gingen, umso weniger Stau gäbe es und umso mehr Parkplätze hätten wir Autofahrende. Bessere Radinfrastruktur und bessere Fußwege sollten also im Interesse aller Autofahrenden sein. Viele Grüße an dieser Stelle. Dagegen ist übrigens nichts zu sagen. Weil wir uns recht gut kennen und er gern über sein Faltrad als Hauptverkehrsmittel postet, stellte ich sein Wir Autofahrende in Frage. Und zwar mit gespieltem Unwissen, dass sein bevorzugter Faltradhersteller auch Faltautos herstelle. Ja, ein Insider, Asche auf mein Haupt, aber nichtsdestotrotz fühlte sich umgehend ein mutmaßlicher Fahrradaktivist aus Berlin, erkennbar am Zusatz im Nick, zu folgendem Kommentar bemüßigt. Et mein Bekannter und et mich. Zitat. Mach doch nicht sein Weltbild kaputt, dass Radfahrer keine Autos fahren würden und nur aus reiner Ideologie gegen zu viel Autopriorisierung sind. Zitat Ende. Mein Weltbild, so so. Wohl dem, der das Weltbild anderer erkennt, gesegnet bist du unter den Radfahrenden und gebenedeit ist die Frucht deines Geistes. Und interessant im Übrigen, wie treffend sich in diesem Zusammenhang die wenigen Tage zuvor erlebte Situation auf dem ehemaligen Trimdichpfad zwischen Schloss Heiligenhofen und Unterheiligenhofen darstellte. Vielleicht sollten auch Radfahrer während der Radnutzung eine eindeutige Nummer auf dem Rücken tragen müssen wie die Polizisten. Autofahrende haben das Kfz-Kennzeichen. Damit man anarchistischen Gefährdern auf Rädern habhaft werden kann, wenn sie sich selbst nicht an die Regeln halten, auf die sie sich sonst berufen. Vielleicht lernen sie auch dann, dass die von ihnen fehlende gegenseitige Rücksichtnahme und Toleranz auch von ihnen erwartet wird, aber was weiß ich schon, als selbst radfahrender, autoliebender Fußgänger ohne passende Anarchobubble. Wie könnte ich zu einer derartigen Weltsicht nebst Bild fähig sein? Aber wo wir gerade beim Straßenverkehr sind. Ich stehe höchst selbst morgens in einem heimatlichen Tal mit meinem Kfz vor der Haltelinie eines Stoppschilds. Zuvor, als ich über den Berg fuhr, konnte ich anhand der rötlichen Färbung über den Hügeln die bald aufgehende Sonne erahnen, doch das sollte noch mindestens eine halbe Stunde dauern, bis sie wirklich da ist, also oben, und alles mit ihrem Licht flutet. Noch war es dunkel im Tal. Mein Blick wanderte nach links. Die Straße war quasi frei, ein paar hundert Meter entfernt waren Scheinwerfer zu sehen, aber hey, der Streckenteil ist auf 70 Stundenkilometer beschränkt. Zeit im Überfluss, um rechts abzubiegen. Gedacht, getan, und zügig kletterte die Tachonadel auf die erlaubte 70. Ich blickte in den abgeblendeten Rückspiegel. Das zuvor erblickte Licht näherte sich stetig und nach 2, 3 weiteren Sekunden stand mir fast ein Kleinwagen im Kofferraum, für den offenbar die Geschwindigkeitsbeschränkung nicht galt. Auch hatte das Fahrzeug vor meinem Abbiegen den Eindruck erweckt, viel weiter entfernt zu sein, als es eigentlich war, denn zur Ausleuchtung der Straße waren lediglich die Nebelscheinwerfer in der Frontschürze eingeschaltet, die mit ihrem trüben Licht die Fahrbahn nur wenige Meter vor dem Fahrzeug ausleuchteten. Tatsächlich habe ich schon Fahrräder oder Kopflampen mit helleren Scheinwerfern gesehen. Was treibt solche FahrzeugführerInnen um? Sind die noch aus den 90ern? Da war das mal Mode, soweit ich mich erinnere, und sollte wohl rein optisch den Eindruck eines tiefer gelegten Fahrzeugs erwecken. In den 2000er wollten hingegen Einzelne dann auf diese Weise nicht vorhandenes Tagfahrlicht emulieren. Aber heute? Mit diesen Gedanken blickte ich erneut in den Rückspiegel. Es ging bergauf und die Geschwindigkeitsbegrenzung war aufgehoben. So gab ich Gas und stellte binnen Sekunden mehr als nur den erforderlichen Sicherheitsabstand her, und als ich die Kuppe erreichte, war das Fahrzeug weit zurückgefallen. Wollte man vielleicht Schwung holen, um den Berg zu meistern? Bedenkt wohl, liebe Minimallichtdrängler, die Zeiten, in denen euch in der Dunkelheit lediglich mal ein Kleintier oder Wildbret vor die sparbeleuchtete Altkarre springt, sind vorbei. Heutzutage ist das gern noch mal ein Misthaufen oder ein unbeleuchteter Trecker. Bei einem Aufprall kommt es da gegebenenfalls nicht nur zu Hüllenbrüchen am Fahrzeug, will sagen, der eine Stern beim NCRP-Crashtest könnte da schnell der letzte sein, den man sieht. Denkt mal drüber nach. Wechseln wir derweil zu einem leichteren Thema. Geocaching. Willkommen im Wald. Ich habe gerade meinen Cache rausgesucht. Ein Paddling, LBS1. Und ja, wer hat denn hier alles was gefunden? Haben wir es dann. Jetzt packen wir es wieder ein, drehen es schön zu. Wenn man es ganz ordentlich zudreht, dann ist es auch in Ordnung. Und damit haben wir es dann auch. Ja, gut gefunden. Logbuch ist drin. Cache ist noch da. Alles wunderbar. Ja, den haben wohl welche gefunden. Angeblich. Möglicherweise auch tatsächlich. Es gibt da wohl Fotos. Aber das Problem an der Sache ist, sie haben lediglich ein Fotolog gemacht. Und Fotolog, so leid es mir tut, sind nicht guideline-konform und werden deshalb gelöscht. Ja, hätte man sich ja denken können, ne? Aber das ist nun mal so. Ich habe das auch mit einer Note angekündigt, dass ich das kontrollieren und gegebenenfalls löschen werde. Und aus Erfahrung weiß man ja, dass man mit einem Ästchen, wovon es hier im Wald viele gibt, und feuchter Erde, wovon es hier im Wald viele gibt, einen Stift und Tinte improvisieren könnte. Insofern hätte dem Lok ja nichts im Wege gestanden. Selbstverständlich hätte man sich auch einen Finger abschneiden können und mit Blut loggen oder was weiß ich. Es gibt ja tausend Möglichkeiten. Aber einfach nur mal ein Foto zu machen und sagen, nö, ich signiere das jetzt nicht. Scheiß auf die Guideline. Das geht so leider nicht, weil die Regels sind die Regels. So sieht's aus. Da schreiben Leute aber auch mit einer Schrift. Da ist das schon sehr schwer, eine Zuordnung zu treffen. Hier, der Kollege von der Sauwetze war auch da. Aber nicht der mit dem M, sondern mit dem T. Der mit dem roten Auto. Ja. Vielleicht auch eine von deinen 10 Euro. Weiß ich nicht. Ich muss denn die da schauen. Weg. Die hat der Wolf geholt. Das erklärt's. Jetzt haben sie den kompletten Kirchturm eingerüstet, ne? Ja. Guckt nicht mal mehr raus. Der Wahnsinn. Bin ja gespannt, was sie da jetzt machen. Ich könnte dir raus und hinweisen. Echt? Ja. Ja, mach doch mal. Ja, gut. Dann weiß ich wenigstens, was da passiert. Weil, ich meine, war halt schön klein und wie es eben so ist. Ich weiß jetzt nicht, ob sie nachfugen oder. Nee, ich glaube, da ist aber mit dem Dachstuhl. Ja, ja, das könnte natürlich sein. Und das kannst du dann von innen nicht machen, weil du musst ja von außen diese Schieferplatten dann oben drauf machen. Und das ist natürlich dann schwierig in der Höhe. Irgendwie schwebt mir sowas hin. Ja, guck doch bitte mal. Ich gucke. Ja, du hast vorne quasi nur den Aufgang. Mhm, genau. Und dann oben unterhalb der Uhr, ist dann richtig Gerüst drumherum. Das hat irgendwas mit dem Dach zu tun. Ein gutes Erinnerungsvermögen hat die Holde, wie ich finde. Denn sie fand den entsprechenden Kommentar, der besagte, dass die Haube auf dem Kirchturm erneuert werden müsse, weil das Holz marode sei. So einfach. Und dafür so ein mega Gerüstaufriss. Aber Arbeitsschutz ist Arbeitsschutz und das ist gut so. Damit der Turm sicher ist und der Posaunenchor nicht nur an Weihnachten und Silvester, sondern jederzeit sicher und unbeschwert die Mauern von Jerefascho niedertröten kann. Vom Turm. Herunter. Unterdessen kamen wir an den Tennisplätzen vorbei und ich konnte mit saisonaler Ahnungslosigkeit glänzen. Sieht aus, als wären sie da mit dem Auto auf rumgefahren. Ich kann ja mal das Protokoll der Mitgliederversammlung lesen. Hier soll ja die Halle irgendwie hin. Hier? Eine Tennishalle? Ja, die wollen eine eigene Halle. Aha. Deswegen haben sie den Eingang da unten ja damals so neu gemacht. Weil denen hier zwei Plätze, Außenplätze verloren gehen. Ach so? Die haben auch im Winter trainieren können. Man hätte ja was. Aber nichts los. Nur Fußball. Keiner am Tennis. Keine Bogenschützen. Nächstes Jahr noch keine Saison. Für Bogenschießen. Tennis ist ja noch keine Saison. Ach, ist das ein Saisonsport? Außen ja. Du darfst die Tennisplätze im Winter nicht bespielen. Ich denke, es ist Frühling. Nee, nur meteorologisch, weil es einfacher ist zu rechnen. Ah. Kalendarisch mal noch gar nicht. Kalendarisch ist Winter. Ja, bis 20. März. Da ist kalendarisch auf Frühling. Und wann ist diese unsägliche Zeitumstellung? Ende März, letzte Märzwochenende oder letzte Aprilwochenende, frag mich mal, ich meine über März. Aha. Also Ostern könnte ich mir dann so vorstellen. Ostern? Ja, vom 30. auf den 31. März, wenn es denn März ist, weil das ist ja das letzte Wochenende im März. Aha. Okay. Aber lediglich mutmaßen. Ja. Kann man ja gut mutmaßen. Also. Der komplette Podcast besteht ja eigentlich aus Mutmaßungen. Ich wollte es nur für mich erwähnen. Ja, kein Problem. Ach, guck mal, ist das ein alter Renault, der da in der Garage steht, der Orange? Nein. Oder Peugeot? Peugeot, ja. Nee, ja, könnte ein Renault sein. Ich glaube, das ist ein Renault. Renault. Schön, Metallkennzeichen. Eine Bauform 70er. Na guck, rot, ne? Motorrad fährt drüber. Nur die drei Räder bleiben stehen. Ja, das sind interessante Trikes. Die haben vorne zwei und hinten ein Rad. Hässlich. Ja. Du meinst, das ist echt interessant. Ja, ich meine, die Liebe zu einem richtigen Trike, die kommt halt vom Käfermotor, ne? Wobei ich mir jetzt vorstellen kann, dass die, die vorne zwei Räder haben, was Kurven angeht, definitiv eine bessere Lage haben. Weil bei den Trikes, da kann das halt immer mal sein, dass du je nach Geschwindigkeit vorne fast gar keinen Andruck mehr auf der Vorderachse hast. Und dann wird das mit dem Lenken schwierig in der Kurve. Soweit zum sonntäglichen Lavalier-Schrittieren. Ein PV-Anlagenbauender fährt, vom Kollegen unterstützt, mit dem Dachdecker-Schrägaufzug bodenwärts. So ein Schrägaufzug ist in der Regel ausschließlich für den beschriebenen Verwendungszweck konzipiert und konstruiert. Verwendungszweck ist normalerweise der Materialtransport zwischen dem Außengelände und einer höher gelegenen Gebäudeebene. Ausschließlich. Somit ist nominiert für den Darwin Award März 2024 der unbekannte PV-Anlagenbauende. Sofern er es erlebt. Ansonsten posthum. Mit oder ohne Haar. Dudal, nämlich völlig egal. In Untereschbach wird demnächst eine Brücke abgerissen. macht eigentlich nichts, denn sie ist ohnehin marode, wie die meisten Brücken in der Gegend, und man hat wohl bei der Nachrechnung 2016 festgestellt, dass es diverse rechnerische Defizite gäbe. Blöd zudem, es ist eine Autobahnbrücke, die nur als Ganzes abgebrochen werden kann. Zumindest, wenn ich den Artikel auf autobahn.de korrekt verstanden habe. Deshalb muss nun im Vorfeld, sprich seit Montag, ein Traggerüst errichtet werden, um die alte Brücke zu stützen und zwei Behelfsbrücken zu bauen. Die erste baut man im Anschluss sofort und die zweite, sobald die Brücke abgerissen ist, an deren Stelle. Dazu muss die Autobahn nur kurz gesperrt werden, dies mutmaßlich während irgendwelcher Ferien, um die Anzahl Betroffener gering zu halten. Gerade jetzt, also im März 2024, ist die Landstraße im Bereich der Unterführung gesperrt, damit das Traggerüst errichtet werden kann, voraussichtlich bis Mitte, Ende Juli. Dazu wird an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden die A4 voll gesperrt. Mit dem Bau der Behelfsbrücken beginnt man voraussichtlich ab 2025. Der Verkehr wird währenddessen mit Ampeln geregelt. Ich fasse mal kurz zusammen. Jetzt bis KW30 Traggerüst bauen. Sofort danach erste Behelfsbrücke bauen, also 2025. Irgendwie fehlen mir da gerade 22 Wochen. Wo sind die? Und was passiert in der Zeit? Fragen über Fragen. Doch zurück nach Lindlar und zu einer brandheißen True Crime Story. Lindlar hat einen Marktplatz und just dort auch den sogenannten Steinkühlerbrunnen. Dieser besteht aus Bruchstein- und Bronzefiguren und zeigt einen steinbrechenden Mann, eine Wäscherin nebst Kind und eine trinkende Ziege. Szenen aus dem steinreichen Lindlar in der Zeit vor 100 Jahren. Es könnte so idyllisch sein in unserem beschaulichen Ort. Doch ach, was muss man oft von bösen Menschen hören oder lesen? Ja, lasst es mich mit den ein Hauch veränderten Worten von Wilhelm Busch einleiten. Wie zum Beispiel hier von diesen, weiß der Geier, wie sie hießen, die, anstatt durch weise Lehren sich zum Guten zu bekehren, oftmals noch darüber lachten und sich heimlich lustig machten. Ja zur Übeltätigkeit, ja dazu ist man bereit. Menschen necken, Tiere quälen, Äpfel, Birnen, Zwetschgen stehlen. Das ist freilich angenehmer und dazu auch viel bequemer, als in Kirche oder Schule festzusitzen auf dem Stuhle. Aber wehe, wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe. Ach, das war ein schlimmes Ding, wie es diesen Leuten ging. Drum ist hier, was sie getrieben, im Folgenden erzählt. Denn meine Hulde sandte mir einen Artikel aus einer lokalen Blase. Der Wir für Lindlar Heimat- und Bürgerverein e.V. schreibt, dass die Ziege, die Kuh des kleinen Mannes quasi, mutwillig beschädigt, sprich, dass das rechte Horn völlig sinnlos abgetrennt wurde. Deshalb wurde Strafanzeige erstattet. Zu Recht, wie ich finde. Sonntagnachmittag machten wir deshalb einen kleinen Abstecher zum Marktplatz, um die schändliche Tat selbst in Augenschein zu nehmen. Mich interessierte, ob das Horn abgeschlagen oder abgesägt wurde. Dies konnte ich jedoch nicht ergründen, weil jemand den Hornstumpf bereits notdürftig getaped hatte. Mutmaßlich, damit sich einerseits niemand verletzen kann und oder andererseits, damit es nicht in die Figur hineinregnen kann. Am Tatort traf ich zwei Personen an, die Müll im Umkreis des Brunnens aufhoben. Eine sagte mir, dass der K. die Stelle notdürftig verschlossen habe. Hinweise zur Tat nehme der Heimat- und Bürgerverein gern entgegen. Hat man aus der Simpsons-Episode Bart köpft Oberhaupt nichts gelernt oder sind der die TäterInnen älter und kennen die Simpsons nicht? Wer macht sowas und warum? Welch schändliches Subjekt lässt seinen Frust an toten, wehrlosen Gegenständen aus? Ich habe daraufhin an den folgenden Tagen im Internet recherchiert, ob es einen offiziellen Bericht dazu gäbe. Ich fand nichts Aktuelles, aber oberbergaktuell.de schrieb am 23. September 2014, dass in der Nacht vom 19. auf den 20. September 2014 die Ziege mutwillig beschädigt wurde, sprich, dass das rechte Horn völlig sinnlos abgeschlagen wurde. Dies lag in zwei Teilen neben der Figur. Auch soll auf den Körper der Ziege sowie auf den Kopf der Wäscherinnenfigur eingeschlagen worden sein. Das ließ mich auflesen. Es gab vor knapp 10 Jahren schon einmal eine vergleichbare Tat, Warum passiert das jetzt nach knapp 10 Jahren erneut? Waren es gegebenenfalls dieselbe TäterInnen? Handelt es sich gar um Serienbrunnenschändende? Viele Fragen, keine Antwort, denn mit diesem Bombenbruchsteinhänger endet Konservenradio Dosenhausen, Konserve 178 vom 14.03.2024. Ich danke fürs Zuhören, bleib gesund und mir gewogen. Aber wehe, wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe. Eine Ziege schänden, die Ziege als Symbol der Fruchtbarkeit und Erneuerung, die Ziege als Gefährtin der Sünder und Rebellen, die Ziege als engste Gefährtin der Hexen, die Ziege als ein Symbol Satans. Ich sag mal so, die meisten Menschen hängen irgendeinem Club unsichtbarer Freunde an, vollkommen okay. Kann ja jeder glauben, was er oder sie mag, aber wenn man schon an die eine Seite glaubt, sollte man die andere gegebenenfalls nicht verärgern. Sieht Karma, meine beste Freundin, übrigens genauso. Kapriden schänden, nicht wirklich die schlaueste Idee. Ziegenmythologie zu googeln, im Vorfeld, wäre sicher schlauer gewesen. Man hätte sich da einlesen können, aber nee, man haut einfach mal eben so einer Ziege das Horn ab. Ob Suff oder Aufspielerei, vollkommen egal. Zack, Konsequenzen. Das kann man nicht mehr ungeschehen machen. Final Destination ist ein Kinderbuch dagegen, aber hey, dem Teufel quasi ans Bein pissen? Tja, kann man machen. Super Idee. Aber was weiß ich schon. Ich gehe jetzt mal meine Uroma im Wald besuchen. Der sind nämlich die schwarzen Kerzen ausgegangen. Ah ja, und Grüße an Louis Seifer.